Als er aber den Karschen Boulevard erreichte, wo er vorgestern dem jungen Mädchen begegnet war, verging ihm das Lachen. Andere Gedanken kamen ihm in den Kopf. Ein Abscheu ergriff ihn, an jener Bank vorüberzugehen, auf der er damals nach dem Fortgehen des Mädchens gesessen und nachgedacht hatte, und er fürchtete sich, dem Polizisten wieder zu begegnen, dem er die 20 Kopeken gegeben hatte. »Hol ihn, der Teufel!« Er ging und blickte sich zerstreut und ärgerlich um. Alle seine Gedanken drehten sich jetzt um einen Hauptpunkt. Er fühlte gleichsam auch, dass es wirklich so einen Hauptpunkt gab und dass er jetzt, gerade jetzt, mit diesem Hauptpunkt ganz allein fertig zu werden hatte und dass dies jetzt zum ersten Mal in diesen 2 Monaten geschah. »Ach, hol der Teufel das alles«, dachte er plötzlich in einem Anfall rasender Wut. »Nun, wenn es begonnen hat, mag es begonnen haben. Hol der Teufel das neue Leben. Oh Gott, wie dumm das ist. Wie viel ich heute zusammengelogen habe und wie gemein ich war. Wie gemein habe ich vorhin dem erbärmlichen Ilja Petrowitsch geschmeichelt. Doch auch das ist Unsinn. Ich pfeife auf sie alle und auch darauf, dass ich ihm geschmeichelt habe. Das ist es ja gar nicht. Das ist es ja gar nicht.« Mit einem Male blieb er stehen. Eine neue, völlig unerwartete und außerordentlich einfache Frage brachte ihn von diesem Gedanken ab und ließ ihn bitter erstaunen. »Wenn diese ganze Tat wirklich bewusst und nicht vollkommen blödsinnig vollführt worden ist, wenn du tatsächlich ein bestimmtes und festes Ziel hattest, wie kommt es dann, dass du bis jetzt noch nicht einmal in den Beutel hineingeblickt hast und nicht einmal weißt, was dir zugefallen ist, wofür du alle Qualen auf dich genommen und solch eine gemeine, hässliche, niedrige Tat bewusst unternommen hast? Du wolltest ihn doch soeben noch ins Wasser werfen, den Beutel und all die anderen Sachen, die du auch noch nicht angeschaut hast. Wie ist denn das?« »Ja, so ist es. Es ist alles so. Übrigens hatte er das schon vorher gewusst, und es war gar keine neue Frage für ihn. Auch als es in der Nacht beschlossen wurde, alles ins Wasser zu werfen, ohne jedes Schwanken und ohne jeden Widerspruch, sondern so, als gehörte es sich so, als wäre es anders unmöglich. Ja, er wusste dies alles und erinnerte sich daran. Ja, schon gestern war es vielleicht so beschlossen, in demselben Moment, als er noch über die Truhe gebückt die Etuis hervorholte. Es war nun einmal so. »Das kommt daher, dass ich sehr krank bin«, entschied er schließlich verdrossen. »Ich habe mich gemartert und abgequält und weiß selbst nicht mehr, was ich tue. Auch gestern und vorgestern und die ganze Zeit habe ich mich gemartert. Aber ich werde wieder gesund werden und will mich dann nicht mehr quälen. Doch wenn ich nun überhaupt nicht mehr gesund werde, Herrgott, wie ich all dessen überdrüssig bin!«